stream, and it makes me feel so high. And I let myself go. And I let myself go.

Eins mit Pommes und Cola. Aber du hast doch gerade 3 Portionen Austern heute gegessen. Ich liebe Austern heute. ist doch abartig, Mann.